Transparenz für die Ohren. Dankeschön, Aufnahme läuft. Schönen guten Abend zur Team-Poll-Gef-Sitzung. Es ist 20.01 Uhr. Ich eröffne die Sitzung. Wir haben uns vorher schon darauf geeinigt, Moderation werde heute ich machen, weil Geoffrey heute behindert ist. Kleine Information noch am Rande auch. Christos wird heute eventuell, wenn überhaupt, erst später kommen, weil er noch auf einer Live-Veranstaltung ist. Und der Bauer Jupp macht im Augenblick die Aufnahme. Das Protokoll würde ich bitte, dass man das gemeinsam führt, weil hier Moderierung gleichzeitig Protokoll führen ist ein wenig viel. Also wenn wichtige Dinge sind, dass vielleicht jeder ein bisschen mithilft und im Protokoll das einträgt. Der Padlink ist zum Protokoll ist immer hier im C vom Raumname Polgef Team verlinkt. Gut, das war die Begrüßung, dann können wir gleich, wenn kein Widerspruch kommt, zu Top 0 Organisatorisches. Hier gibt es eigentlich nicht viel wie den Standardtext, also ist nichts Neues dazukommen, außer jemand hat jetzt noch irgendwas zum Organisatorischen, der möge sich melden. Das scheint auch nicht der Fall zu sein, also gehen wir weiter zum Top 1 laufende Projekte. Hier wäre an erster Stelle Frag deinen MDW. Soweit ich weiß, Michael ist heute entschuldigt, der ist nicht da, da wird nicht viel dazu kommen. Anmerkungen von jemand anders? Ist nicht der Fall, dann kämen wir zum Wahlkampf Bremen. Da ist auch niemand da. Ich kann nur Bremen und Bremerhaven gleich ein bisschen für die Anwesenden, falls es interessiert. Ich war selbst am Wochenende in Bremen und in Bremerhaven. Wir haben auf zwei Veranstaltungen Thüringer Bratwurst rausgehauen und das kam also gerade auch in Bremerhaven sehr, sehr gut an, auch in Bremen und war eigentlich so gesehen zwei gelungene Veranstaltungen. Für mehr im Wahlkampf war natürlich dann nebenher nicht Zeit, aber es waren dort auch noch unter anderem Christoph Seekor jeweils auf den Veranstaltungen anwesend, um auch zu unterstützen. Also läuft eigentlich ganz gut, der Wahlkampf. Mal sehen, wie es ausgeht nächste Woche. Wie viele Leute von extern waren denn da, also nicht geraten? Und wie ist es in der Presse angekommen? Kann ich dir leider nicht sagen, da ich keine Bremer Zeitung oder Presse so irgendwie verfolgt im Augenblick und auch erst wieder seit Montag wieder zurück bin als von da oben. Kann ich jetzt keine Informationen drüber geben. Noch Fragen zu Bremen? Aber Parzival ist doch da, der kann doch bestimmt mehr sagen, oder nicht? Ja, Michael habe ich auch getroffen in Bremerhaven. Michael, kannst du was sagen? Ja, natürlich. Also zu Bremerhaven kann ich eine Menge sagen. Bremen leider nicht, weil ich mich auf den Bremerhavener Wahlkampf konzentriere. Und der läuft extrem gut. Wir sind jetzt seit 7 Wochen, fast 8 Wochen permanent in der Stadt präsent. Wir haben in der Mitte, im Herzen der Stadt, einen dauernden Gläsernmobil dort. In den letzten 2-3 Wochen jetzt auch die Pearl und auch das Piracho. Und wir fallen richtig, richtig auf. Wir haben nebenbei Stände in sämtlichen Bezirken, wo immer so Wochenmärkte und sind. Und mittlerweile grüßen uns die Leute. Es kommen immer mehr Leute vorbei, sagen, wir wählen uns. Und wir sind die einzige Partei, wirklich die einzige Partei, die permanent im Dialog mit dem Bürger steht, also permanent Wahlkampf macht. Also in Bremerhaven sind wir gut für eine Überraschung. Und es waren am Wochenende waren in Bremerhaven das Hanfmuseum da. Das war die Jessica aus Berlin und der Maltes aus NRW mit Krasperin. Und es war richtig, richtig klasse. Also ich bin heute wieder, ich werde immer wieder angesprochen auf diese Hanf-Informationen. Veranstaltung, die wir da abgezogen haben bei dem Blütenfest in Geestemünde am Wochenende, am Samstag. Das haben die Leute in Erinnerung. Wir waren ja unheimlich überlaufen und saßen von allen möglichen Leuten, also nicht nur von jungen Leuten, sondern auch von älteren. Und ich werde immer wieder in der Stadt angerufen, dass sie mal ihren Hanf ausdehnen werden in ihrem Garten und. Also es läuft richtig, richtig gut. Ja, kann ich nur bestätigen, Michael, also Parzival, ich habe nämlich in Bremen war nämlich Chat auch mit dem Hanfstand, ne? Und der war dort auch sehr, sehr gut besucht. Also wir haben in Bremerhaven, mit Bremen kann ich jetzt nicht, leider nicht ganz so gut berichten, aber Bremerhaven machen wir einen sehr bürgernahen Wahlkampf. Und wir haben hier super Kandidaten, die mitten, also aus der Bremerschaft, Bremerhavener Bürgerschaft sind. Und ja, ich bin da sehr gespannt. Also wir haben die Hoffnung oder wir sehen zuversichtlich, dass wir aus Bremerhaven jemand nach Bremen in die Bürgerschaft schicken. Weil in Bremerhaven selbst haben wir keine 5%-Hürde. Da kommen wir auf jeden Fall rein in die Stadtratswahl. Das ist das Kommunalparlament oder das kleine Stadtparlament von Bremerhaven. Aber, und das ist das Entscheidende, wenn wir über 5% bekommen, kommt der René Roussel aus Bremerhaven nach Bremen in ein neues Landesparlament. Und das ist ein Erfolg, den wir sagen können, ja Leute, die Piraten leben, ne? Und wie stehen die Chancen dafür, dass wir über 5% kommen? Also extrem gut, weil wir seit 7 Wochen, 8 Wochen permanent in der Stadt präsent sind und wir sind für eine Überraschung richtig, richtig gut. Also die Umfragen, folge nicht den Umfragen, danach sieht es, die haben uns noch nicht erfasst, weil die auch viel zu früh gefolgt sind und von den bekannten Instituten, die können das nicht erfassen. Aber wenn ich das sehe, was ich in der Stadt an Resonanz bekomme, seit Tagen, ich werde mittlerweile laufend gegrüßt, was da an Zuspruch kommt, immer mehr, dann sind wir für eine Überraschung gut. Also Alkohol, man muss einfach dazu sagen, diese 5% in Bremerhaven sind rund 3000 Stimmen, die der Kandidat auf sich vereinigen müsste. Ne? Und das bei ungefähr wahlberechtigter Anzahl um die 100.000, zwischen 80 und 90.000. Das müsste durchaus machbar sein, wenn man bestimmte Wahlkämpfe von uns vorher ansieht, im Bundestagswahlkampf mit Direktkandidaten in dem Bereich, wo ähnlich Leute angesprochen werden musste, also ähnliche Wählerschaft in der Menge, ne? Und das teilweise nicht mal auch in Flächegebiete, wobei Bremerhaven natürlich in dem Fall nicht so ein großes Flächegebiet ist, sondern mehr städtisch, dürfte die Aussicht gar nicht so schlecht sein. Also weitermachen noch die letzte Woche und dann ist wirklich da eine Überraschung möglich. Wie viel braucht man für den zweiten Mann? Das ist, glaube ich, ungefähr 10%. Also 10 für den zweiten, 15 für den dritten. Das wird, also ob wir das schaffen, kann ich nicht sagen, aber die 5%, da bin ich mir recht sicher. 10% ist schon sehr, also das wäre natürlich ein Knaller. Ja, Hauptsache mehr als die AfD. Ja, die spielt mir keine Rolle. Also wir wollen in die Bürgerschaft. Ja, das ist klar. Also was die AfD macht oder die Bürger in Wut, sind das hier dann eher, die sollen sich mit sich selbst beschäftigen. Wir konzentrieren uns ganz darauf, dass wir einen positiven Wahlkampf führen. Wir greifen keine andere Partei an, sondern wir beschäftigen uns ganz alleine mit uns selbst, sind selbstkritisch und sagen, was wir bescheiden erreichen können, dass wir nur Menschen reinschicken, aber das versuchen, das Menschenmögliche versuchen und für Veränderungen dastehen. Und das kommt total gut an. Die anderen dürfen über sich selbst reden. Ja, Michael, man muss halt sagen, Bremerhaven ist sehr, sehr speziell. Dort kommt es halt sehr, sehr gut an, wenn man also wirklich Politik, also im Grunde genommen ist das, um in den Bremer Bürgerschaft zu kommen, ist dort eigentlich eine gute Kommunalpolitik notwendig, sich wirklich an den Themen von Bremerhaven abzuarbeiten und das wird dort auch gemacht. Das sieht man auf der Plakate, das ist René, der sich da sehr gut auskennt, weil er sehr verwurzelt ist in Bremerhaven. Also das passt alles zusammen, das kann man mit anderen Wahlkämpfen einfach nicht vergleichen. Okay, das sind ja positive Nachrichten. Noch Frage zu Bremer oder Bremerhaven? Ja, Danny, Bilder, über Twitter und so sind Bilder rumgegangen. Wir haben da oben Bilder gemacht. Wäre wahrscheinlich noch kommen. Die sind mit dem Wahlkampf. Jetzt zum Abschluss von Bremerhaven noch ein Aufruf. Wie gesagt, die sind diese Woche noch im Wahlkampf Endsport. Haben auch noch am Samstag so Endsportveranstaltung vor allen Dingen in Bremerhaven. Die sind sehr engagiert. Wenn sich noch jemand bemüßigt fühlt und bei den Aussichten dann noch zu helfen, hin nach Bremerhaven und Bremen, weil die sind manpowermäßig natürlich nicht sehr groß aufgestellt. Die können jede Hilfe gebrauchen und sind über jede Hilfe froh. Gastfreundlich, kann ich bestätigen. Ne? Es wird für einen gesorgt. Also wer noch möchte, hin und helfen. Dieses war der Werbeblock. Ja, zum Werbeblock gehört dann vielleicht auch, an wen man sich denn wenden kann, ne? Ja, Sven, da kennst du dich besser aus. Nein. Im Augenblick nicht. ist die eine der Koordinatoren, ich glaube, Parzival hat da gute Verbindungen. An den könnte man sich direkt hier wenden, beziehungsweise Harry Hensler ist da auch ansprechbar. Und ansonsten gibt es, wenn ich mich richtig quasi, gibt es noch irgendwo eine Petition, ein Wiki, wo das Einzelne aufgeführt ist. Ja, das gibt's auch, aber am besten direkt bei uns. Wir kümmern uns um alles. Also Harry Hensler oder mich ansprechen per Twitter oder wie auch immer, wir kümmern uns. Wir haben eine Wohnung hier, in die jederzeit jemand rein kann. Es ist für alles gesorgt. So, Dankeschön. Noch Frage jetzt zu Bremerhaven. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann nächste Thema, Freiheitsserver. Pirat Slash sehe ich nicht, der scheint nicht da zu sein. Dann wären wir mit der laufenden Projekte durch und kämen zu Top 2 Polgef-Berichte. Hier ist zu sagen, dass Christoph, wenn überhaupt, kommt später, da er noch auf einer Veranstaltung ist. Im Real Life hat vorhin mit ihm telefoniert, lässt sich entschuldigen. Und was mit Bernd ist, kann ich im Augenblick nicht sagen. Der kommt auch nicht und lässt sich entschuldigen. Und schönen Gruß soll ich bestellen. Ich hatte gerade nochmal telefoniert und nachgehakt. Na gut, dann ganz kurz Abriss und Information für den Rest hier. Christus war ja am Wochenende auch in Bremen und Bremerhaven. Sehr aktiv, hat auch Rede gehalten. War davor am Freitag in Saalfeld hier in Thüringen, wo der dritte Weg, also der radikale Ableger der NPD aus Bayern, hier aufgerufen hatte, hat dort auch eine Rede gehalten bei der Gegendemo vor über 1000 Leuten auf der Bühne, was sehr positiv ankommen ist, auch bei der anderen Partei und so, die dort beteiligt waren hier in Thüringen. Also war eigentlich umtriebig und hat unterwegs noch zu eurer Information dann auch noch ein Interview gegeben, was auch recht gut ankommen ist in Bezug auf die NSE-Geschichte, die im Augenblick ja sehr, sehr am Kochen ist. Ne? Ihr kennt vielleicht alle, sonst sucht man danach dieses jetzt geflügelte Wort von gefögelt. Gut, das wär's Polgef, dann habe ich da ein bisschen ausgeholfen. Dann kämen wir jetzt zu den Länderpolgefs. Oder sind Fragen noch zum Bundespolgef? Das scheint nicht der Fall. Dann kommen wir zu den Länderpolgefs. Und da fangen wir mal an mit Baden-Württemberg. Bei Baden-Württemberg steht drin, heute auf Gemeinderatssitzung kommt vielleicht noch nach. Also da kommt eventuell. Ansonsten ist ab Zeile 62 ein bisschen was im Pad eingetragen. Dann weiter zu Bayern. Der Liegedealer Olaf ist jetzt 3 Wochen, hat sich auch schon entschuldigt, beruflich im Ausland. Der ist also nicht da. Dann Berlin. Aber steht im Pad nicht, dass er von jemandem vertreten wird? Nein, steht nicht drin, weil normalerweise lässt er sich meistens vertreten, aber unter anderem die Vertretung ist heute auch nicht da, soweit ich sehe. Okay. Nein, das ist kein Urlaub, das ist beruflich. An den Protokollanten des Eintragers. Gut, Berlin tut Dinge, das scheint auch keiner zu sein. Brandenburg. Da steht drin, heute verhindert bei Lutz, also auch keiner da. Dann Bremen. Ich vermute mal, Bremen ist mit dem Wahlkampf beschäftigt. Da ist auch keiner da. Dann Hamburg. Hamburg auch nicht, tut auch Dinge. Dann Hessen. Schnappi sehe ich im Augenblick auch nicht. Der ist wohl bei der Freiheit statt Angst. Ich weiß nicht, ob der später nochmal kommt. Der hat doch eine Mail rumgeschickt. Hat es auf Twitter erwähnt. Tut auch Dinge. Mecklenburg-Vorpommern. Tut auch Dinge. Dann kommen wir zu Niedersachsen. Aber Thomas, dich habe gehört und gesehen. Ja, na dann fangen wir doch mal an. Ein bisschen was habe ich ja zu erzählen. Wir hatten entgegen der letztwöchigen Ansage nicht nur 3, sondern 4 Veranstaltungen zum 1. Mai in Niedersachsen. Braunschweig war auch noch dabei. Und was eigentlich sehr positiv war, ist, dass wir zumindest hier in Niedersachsen wohl mittlerweile auch ganz andere Klientel ansprechen. Auch insbesondere ältere Leute. Ein Ereignis, was mir hier aus Hannover berichtet wurde, dass jemand seine Mittagspause bei der Currywurst verbracht hat und dann von einer Dame, die so schätzungsweise hart auf die 70 zuging, angesprochen wurde. Er war als Pirat erkennbar und gefragt wurde, wo sind denn heute die Piraten? Die stehen ja gar nicht da, wo die ganzen anderen Parteien sind. Denn wir hatten diesmal einen anderen Platz, etwas weiter weg, aber dafür hatten wir da dann auch die volle Aufmerksamkeit aller Besucher. Ja, hier in Hannover hatten wir dann am Sonntag noch bei einem 900-jährigen Stadtteiljubiläum einen Stand. Summa summarum an den beiden Tagen anhand der ausgegebenen Ballons. Es sind wohl so um die 1000 Kontakte gewesen und die waren weit, weit überwiegend positiv. Klar, ein paar Leute waren auch nur da, um die Säbel abzugreifen. Aber wir haben auch da viel Zuspruch bekommen und bei mir persönlich hat das mal wieder für so einen kleinen Motivationsschub gesorgt. Sehr schön, ja. Dankeschön. Ja, geht dann noch ein bisschen weiter. Was die anstehenden Termine betrifft, jetzt am Samstag ist der Global Marihuana Marsch hier in Hannover. Mal gucken, wie viele Leute ich dazu noch bringen kann, sich daran zu beteiligen. Wir wollen dann auch mal wieder ein bisschen inhaltlich was tun in Richtung Kommunalwahlen im nächsten Jahr und unser zweites kommunalpolitisches Treffen diesem Jahr in Goslar abhalten am 16.05. Und ja, die Woche darauf ist dann Pfingsten und CSD-Wochenende in Hannover. Das wird auch wieder eine richtig schöne, spaßige Veranstaltung. Dann möchte sich der Regionsvorstand Hannover auch daran beteiligen, hier eine lokale FSA auf die Beine zu stellen. Also diverse potenzielle Mitveranstalter sind angeschrieben. Da bin ich allerdings nicht so ganz drin im Thema, wie da jetzt bisher die Resonanz ist. Das erfahre ich dann vielleicht übermorgen und kann euch da nächste Woche schon wieder etwas mehr berichten. Gut, Programmarbeit mache nach wie vor ich. Habe mir jetzt mal unsere Landesverfassung vorgenommen und auch schon diverse Punkte gefunden, die man da vielleicht etwas moderner gestalten sollte. Die normale, ja, sonstige Programmarbeit, die geht natürlich parallel dazu auch weiter. Und weil ja normalerweise Michael immer danach fragt, habe ich hier auch wieder reingeschrieben, keine weiteren TTIP-Antworten. Das wär's von meiner Seite. Danke dir, Thomas. Noch Frage an Thomas? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann wären wir bei Nordrhein-Westfalen. Die tun auch Dinge. Rheinland-Pfalz tut auch Dinge. Dann Saarland. Ja, hallo. Also, zum einen, wir haben am 1. Mai an der Mai-Demo teilgenommen. Da gibt's aber wenig zu berichten. Mein Generalsekretär schreibt mir hier noch ein paar Sachen rein. Also zum einen, am 30.05. haben wir das bereits angekündigte Barcamp in Homburg. Da dürften auch die Sachen im Wiki inzwischen halbwegs aktuell sein. Zum anderen kriegen wir unseren zweiten Landesparteitag im Juli. Da ist, glaube ich, der endgültige Termin steht noch nicht fest. Da sage ich euch Bescheid, sobald wir da einen eindeutigen Termin haben. Und das war es eigentlich schon von meiner Seite aus. Ja, danke schön. Noch Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein, denn kommen wir zu Sachsen. Flo ist nicht da. Dann Sachsen-Anhalt. Tut auch Dinge. Dann Schleswig-Holstein. Und da begrüße ich nach langer Zeit mal wieder ganz herzlich Kathi. Ja, hallo nochmal. Wir haben jetzt endlich einen Termin für unsere Wahlprogrammkommission, die auf dem letzten Landesparteitag zusammengewählt wurde. Ich habe euch den Antrag dazu, zu dieser Wahlprogrammkommission hier mal reingepostet und wir werden uns am 15.05. jetzt zum ersten Mal treffen. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Ansonsten habe ich hier noch anstehende Termine mit reingeschrieben. Das ist die Freiheit statt Angst-Demo in Hamburg, zu der wir auch noch aufrufen werden. Dann der CSD in Köln, da hoffe ich, dass wir jetzt Stand haben werden. Und am 31.05. haben wir unser Kommunalpiratentreffen in Neumünster. Und das war es eigentlich, was mir jetzt so spontan einfiel. Ja, danke schön, Kathi. Noch Frage an Schleswig-Holstein? Ja, es ging eine Mail, soviel ich weiß, an alle Landesvorstände, eine Ahoi-Brause mit Logo zu bestellen, mit Queraten-Logo passend zum CSD. Habt ihr darauf geantwortet? Habt ihr da das in Erwägung gezogen oder so? Ja, die Mail kam vor ein oder zwei Tagen rein. Ich habe die auch gesehen. Ich denke, dass wir da am Donnerstagabend mal drüber sprechen werden. Und ich würde da ganz gerne auf ein Urteil von Stefan warten, ob wir da uns das überhaupt leisten können oder nicht. Wann ist diese Mail rausgegangen? Weil bei uns im LAFO ist meines Wissens nach sowas nicht angekommen. Also ich habe die gerade vor mir. Die ist am 4.5. um 8.10 Uhr rausgegangen. Und ich gucke gerade mal, Vorstand piraten-nds.de ist auch dabei. Dann hängt die irgendwo im Redmine fest. Scheinbar. Aber Sven, wir haben das auf dem Schirm und ja, wie gesagt, ich möchte da Stefan nicht vorwegnehmen, weil er muss entscheiden, ob wir uns das leisten können oder nicht. Ja, ich habe halt nachgefragt, weil ich das jetzt halt irgendwie auch vor der Nase habe und das so aussieht, als ob da gar keine Resonanz kam und das dann wohl halt auch nicht gemacht wird. Also die Idee finde ich prinzipiell großartig, aber das Geld muss halt dafür da sein. Ja, klar. Schön, war das die Fragen? Das scheint der Fall zu sein. Noch irgendjemand noch Frage an Schleswig-Holstein? Last call, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kämen wir zu Thüringer. Thüringer macht sich in dem Fall auch die Vertretung. Also gerade in Thüringer war über den Mai sehr viel los mit Nazi-Demos. An alle drei Tage, 1. Mai war in Dahlfeld und hier in Erfurt. Hier in Erfurt NPD, in Dahlfeld eben dieser dritte Weg. Am 2. Mai hatte dann sich in Erfurt dieser Ableger von Hogesa bundesweit mit den Hooligans angemeldet. Und am 3. dann der Ableger der Pegida, der hier in Thüringen jetzt Tügida heißt, in Wildburghausen. Als Besonderheit dazu ist zu sagen, dass es in Dahlfeld Ausschreitungen gegeben hat mit Verletzten, weil dort die Polizei also teilweise also unsäglich agiert hat. Und noch eine Besonderheit, in Weimar gab es eine Veranstaltung vom DGB zum 1. Mai, die gänzlich ungeschützt war von der Polizei. Da war also nur ein Fahrzeug mit zwei Beamten vor Ort und die ist von ungefähr 40 Rechten, die hauptsächlich scheinbar aus Sachsen angereist waren, ist die regelrecht überfallen worden und dort gab es mehrere Verletzte, unter anderem der Oberbürgermeister der Stadt Weimar und auch betroffen davon war, das war nämlich während seiner Rede, der Bundestagabgeordnete Carsten Schneider von der SPD. Also da ist man ziemlich Aufruhr hier in Thüringen im Augenblick, da kann man noch ein bisschen was hinterher bringen. Denn in Saalfeld, wie gesagt, wie ich ja oben angesagt habe, war Christus und hatte da eigentlich konnte recht Erfolg verbuchen, da wir in Saalfeld auch mit Co-Anmelder einer der Veranstaltungen waren, unsere genannte Demokratiemeile auf dem Markt. Und da waren sehr viele Piraten, also wir haben dort vier Zelte stehen, eine große Tonanlage mit allem Möglichen, haben Kinderspielen, wir haben auch teilgenommen. In Saalfeld gab es an dem Tag auch noch Seifenkistenrenner. Piratenseite-Tische dabei gehabt und solche Sachen. Also sehr präsent, sehr gut sichtbar und das ist eigentlich relativ erfolgreich gewesen. Gut, noch Frage an Thüringer? Das scheint nicht der Fall, denn kämen wir zu Top 3, die Themen beauftragt. Hier würden wir beginnen mit Bruno. Der scheint heute nicht da zu sein. Dann kommen wir zu Sozialpolitik. Gernot, der auch in Bremerhaven war. Ja, schönen guten Abend zusammen. Guten Abend, Klaus. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Hallo? Jo, sehr gut. Jo. Super, danke. Ja, Klaus hat es schon erwähnt. Ich war auch in Bremerhaven und in Bremen. Zunächst aber erstmal die Termine. Am Morgen findet eine AGBGE-Mumble-Sitzung statt. Wer also Lust hat, ist herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Und am kommenden Sonntag findet eine gemeinsame Mumble-Sitzung statt, Sozialpiraten und Arbeitskreis Soziales aus Hessen. Das waren die beiden Termine, die ich erwähnen wollte. Und jetzt kommen wir nochmal zum Wahlkampf in Bremen, Bremerhaven. Klaus hat ja schon einiges erzählt. Ich kann das nur so bestätigen. Auch ich habe festgestellt, ich war ja jetzt zweimal oben in Bremerhaven, machen die einen sehr guten Wahlkampf. Und ich bin auch optimistisch, dass es vielleicht klappt. Wir hatten, oder ich habe mit meiner Frau am Samstag einen Infostand gemacht in Bremen, zusammen mit den Piraten vor Ort. Und Klaus hat es ja auch schon erzählt, es war ganz gut besucht. Allerdings, es waren mal wieder viele Piraten da mit bei und ich sag mal 50-50, also 50% Piraten, 50% Nicht-Piraten, vielleicht sogar ein bisschen mehr, ich kann das schlecht abschätzen. Die Infostände waren auch sehr gut besucht, also vor allem der Infostand zu Hanf war also sehr stark frequentiert worden, das habe ich feststellen können, und auch der Stand von den Ortsansässigen aus Bremen, der wurde sehr gut frequentiert. Unser Sozialpiratenstand nicht so doll, aber auch hier waren Leute interessiert, auch vor allem das BGE wurde öfters angesprochen, wir hatten da also eine Menge an Sachen. Und es wurde gefragt mit Bildern. Ja, ich habe Bilder gemacht. Ich bin allerdings noch nicht dazu gekommen, die ins Netz zu stellen. Das mache ich allerdings morgen. Und wer die Mailingliste hat von den Sozialpiraten, der kriegt dann auch den Link. Ansonsten, ja, ich poste das auch auf Facebook. Und da könnt ihr euch dann selber informieren, auch die Bilder dann auch anschauen. So, dann hatten wir ja diese Briefkastenaktion. Da hatten wir ja am 18.19. schon die ersten Flyer verteilt. Das war sehr gut gelaufen. Damals waren wir zu dritt, aber wir hatten die beiden Tage von Samstag und Sonntags von morgens bis abends haben wir dafür benutzt, um die Flyer zu verteilen. Dann war der Michael Bernd nochmal letzte Woche unterwegs gewesen, hat nochmal die Flyer verteilt, BGE und Deine Rechte im Jobcenter. Und dieses letztes Wochenende, also der zweite und dritte, wollten wir halt noch die Stromsperrenflyer verteilen. Und da gab es noch eine Kompasszeitung. Es geht da um den Bremer Hafen. Der soll wieder zurückgeführt werden an Bremen, an Bremerhaven und nicht an Bremen. Und da handelt, davon handelt diese Kompasszeitung. Leider waren wir nur zu dritt oder beziehungsweise zu viert. Also der Michael und seine Frau haben Samstag die Flyer verteilt den Tag über und ich mit meiner Frau am Sonntag. Allerdings hatten wir da nur noch wenig Zeit. Wir hatten eigentlich nur von 11 bis 2 Uhr sind wir durch die Stadt gegangen, haben dann noch die Flyer verteilt, weil wir nicht zu spät nach Hause fahren wollten. Es war ja so ein Rückreiseverkehr und wir waren auch erst um 8:30 zu Hause. Also da konnten wir nicht mehr so viele Flyer verteilen, wie wir das eigentlich vorgehabt haben. Wer also noch die Bremerhavener Piraten unterstützen möchte, der ist herzlich willkommen. Klaus hat es schon angedeutet, Übernachtungsmöglichkeit ist vorhanden. Flyer können noch verteilt werden und ich denke, die Piraten vor Ort wären dankbar, wenn sich noch Leute dazu bereit erklären, vielleicht diese Stromsperren-Flyer und diese Kompasszeitung noch zu verteilen. Das war's von meiner Seite. Wenn noch Fragen sind, dann bitte jetzt. Frage dazu an Gernot. Dazu nicht, aber danke für die Postkarten, sind angekommen, werden bei nächster Gelegenheit den Ratspolitikern übergeben. Ja, okay, prima. Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag zu Bremerhaven fürs Protokoll. Dieser angesprochene Kompass war am Wochenende auch in einem der Lokalblätter als Beilage in einer Auflage von 50.000 ist noch verteilt worden und das ist für Bremerhaven mit also ungefähr 80.000 bis 90.000 Wahlberechtigter eine sehr hohe Anzahl, sodass dort auch so ziemlich alle Haushalte auch noch damit auch nochmal erreicht werden können. Gut, dann zum nächsten Thema Beauftragten. Das wäre in diesem Fall die Gesundheit. Wolf-Dietrich Trenner tut Dinge, dann Umwelt, Bernd Schreiner ist entschuldigt, das hat Sven vorhin schon gesagt. Dann kämen wir zur Energiepolitik, Michael Wernt, der ist auch entschuldigt. Dann Landwirtschaft, Birgit tut auch Dinge. Dann haben wir Asylpolitik, Leonie. Die tut auch im Augenblick Dinge, hat sich schon entschuldigt, als Information auch für die Zuhörer in der Aufnahme. Da ist im Augenblick eine Themeserie im Kompass oder der Flaschenpost in Vorbereitung. Dann kämen wir zu Kultur und Medien. Lönes. Auch nicht da. Datenschutz, Patrick Breyer. NSE-Skandal, Jens Stomber. Hallo, hörst du mich? Ja. Ich muss ganz kurz eben den Link raussuchen. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Ich kann das, also es wird eine Sitzung geben am Donnerstag um 12 Uhr im Paul-Löbe-Haus, zur besten Sendezeit. Es wird eine Aktion geben von den Berliner Piraten. Der Bruno Gerd Kramer hat da was vorbereitet, da sollen ja Stühle wackeln. Ich finde jetzt gerade den Link nicht mit den Leuten, die da vorgeladen sind. Jens, lass dir noch einen Augenblick Zeit, dann schiebe ich dich nach hinten ran, dann ziehe mal die andere vor. Eventuell Baden-Württemberg wollte auch noch nachkommen. Dann hast du ein bisschen Zeit, weil du bist ja gerade eben erst gekommen. Dann nehme ich dich am Schluss nochmal, rufe dich nochmal auf. Gut, dann schieben wir mal NSA-Skandal Jens und kommen zu Quer, Michael Melker. Tut auch Dinge und dann kommen wir mal zu Bildung und Forschung. Und Wissenschaft, der Michael Kittlaus. Ja, also das ist ganz normale Alltagsgeschäft. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass wir diesen Freifunk an Schulen planen als Leuchtturmprojekt. Da sind wir schon einen Schritt weiter, beziehungsweise an neue Informationen. Die Kölner Stafo hat einen Prüfantrag gestellt, einen kompletten Stadtteil mit Freifunk auszustatten, wie das läuft. Wir bereiten gerade bei uns im Landkreis Darmstadt-Dieburg einen ähnlichen Antrag vor, alle öffentlichen Gebäude, Flüchtlingsheime und Schulen auszustatten mit Freifunk. Also da läuft was, ich halte euch da auf dem Laufenden, ansonsten Alltagsgeschäft. Ja, danke schön. Noch Frage dazu? Scheint nicht der Fall zu sein, dann kommen wir zum letzten Thema, Beauftragter. Und der ist nicht da. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen, der hat eine Sitzung. Der hat halt dienstags meistens Sitzungen, deswegen ist er eigentlich auch so gut. War er bisher noch nicht hier. Will ich jetzt nicht so detailliert nennen, es geht keinem was an. Es wird erst in 3 Wochen ein Treffen der Gruppe, also das war ja eine Gruppenbewerbung sozusagen, geben. Und die wird dann auch wohl im Mumble stattfinden. Das heißt, da könnten sich welche auch mit einklinken, wer mag. Da würde ich, wenn ich weiß, welcher Termin das ist, nochmal genaueres sagen. Gut, danke schön. Dann wären wir mit der Themenbeauftragten soweit auch durch. Gibt's noch zu irgendwelche Frage? Scheint nicht der Fall zu sein. Denn nochmal der Aufruf an Baden-Württemberg. Ist heute jemand da? Ich habe da noch einen Top eingetragen, ne? Nicht, dass du das übersiehst. Langsam, ich mache jetzt erst die Themenbeauftragten nochmal die Aufrufe und die kann ja nachher nochmal machen, Sven. Dann kriegen wir das hin. Jens, wärst du jetzt soweit oder soll man dich nach dem... Ganz kurz, einen Moment noch bitte. Okay, dann würde ich sagen, dann springen wir aus deiner Tagesordnungspunkte raus und gehen zu dem von Sven. Ja, da geht es um einen Antrag zur Organisation von einem bundesweiten Aktionstag für Transparenz bei Politikern, Parteien, Räten, Landtagen und Verwaltung. Müsste man wahrscheinlich etwas knackiger formulieren. Den Antrag habe ich da auch verlinkt und der Antragsteller wäre anwesend. Ich habe ihn gebeten, vielleicht mal ein bisschen was hier auszuführen. Das wäre toll. Markus? Eben haben wir noch gemailt. Ja, Sven, dann erzähl du. Sollen wir das unter die laufenden Projekte, wenn das hier ein Antrag ist oder so irgendwas, dann würde ich sagen, dann nehmen wir das unter laufende Projekte, oder? Also letztlich war das halt erstmal so eine Art Entschließungsantrag, sowas gut zu finden, zu unterstützen, wie auch immer. Und es waren auch schon ist ja schon da, also ein Entwurf, eine Idee, ist im Antrag auch verlinkt. Kann man sich durchaus angucken. Was haben wir denn eigentlich noch auf der TO? Auf der TO haben wir im Augenblick noch Baden-Württemberg, der nicht da ist, und Jens noch mit dem NSE, der noch einen Moment brauchte. Ansonsten wäre bloß noch die Rechtsinformation und Sonstiges, wenn jemand noch was hat. Dann mache ich jetzt den Punkt Sonstiges auf wenn da sich noch jemand melden möchte, dann machen wir jetzt Sonstiges, damit Jens noch einen Moment Zeit hat. Also es wäre schön, wenn du diesen Punkt dann vielleicht nächstes Mal mit reinnehmen kannst. Von mir aus gern erstmal bei laufende Projekte und dann können wir ja weiter gucken. Ja, können wir machen. Okay. Jens, bist du jetzt soweit? Ja, genau. Ich habe die Sachen jetzt reinkopiert in Abteil 137. Ne? Also es gibt eben morgen ist Mittwoch. Also am Donnerstag, also übermorgen, gibt es halt wieder eine Sitzung vom NSA-Untersuchungsausschuss. Und zwar, werden eben zwei Sachbearbeiter offenbar vernommen aus dem Bereich Selektorenprüfung BND, wie man jetzt hier sieht. Und in Zeile 144 habe ich dazu nochmal reingeschrieben, einen Link zur Akkreditierung. Das heißt, warte mal, heute ist der 5. Das heißt, der eben jetzt zum Beispiel, also ist ja Republika momentan, und wer halt auf der Republika ist und dort zu dem Ausschuss will, nicht, der sollte halt das in Zeile 144 halt beachten. Und zwar, Anmeldungen werden ab sofort bis Mittwoch, 6. Mai, 12 Uhr angenommen, also bis morgen Mittag um 12 Uhr. Warte mal eben ganz kurz. 6. Mai, 12 Uhr. Ich schreibe das nochmal in das Pad rein. Das heißt, wenn man da hin will, dann muss man sich eben bis morgen um 12 Uhr halt akkreditieren. Das ist jetzt halt eine Besonderheit. Und wahrscheinlich auch deswegen, weil natürlich, wenn die Republika ist, ist mit einem großen Ansturm von Schaulustigen dort zu rechnen. Und genau. Ja, und ich habe ja gehört, dass die Berliner Piraten dort eine Aktion geplant haben, auch am Vormittag, das ging ja auch rum, irgendwann um 11 Uhr stattfindet, wo man an Stühlen rücken will. Wir haben ja jetzt auch in der Berichterstattung halt, glaube ich, gesehen, dass sich auch innerhalb der Koalition der Ton da verschärft hat, weil eben der Sigmar Gabriel den Vorstoß gemacht hat, dass er gesagt hat, naja, ich habe mit der Frau Merkel halt zweimal gesprochen und die hat mir zweimal gesagt, dass sie nichts von Wirtschaftsspionage durch den Bundesnachrichtendienst und die NSA weiß. Und von daher gilt jetzt halt, wenn da doch irgendwas gewesen ist, ist die CSU dran schuld. Ne? Das heißt, wir sehen also jetzt diese Koalition aus CDU und SPD scheint jetzt halt zumindest in dem Ausschuss halt zu bröckeln. Genau. Aber ich weiß auch nur das, was ich halt im Spiegel lese. Ne? Ist der Christoph eigentlich hier? Nein, Christus, mit dem habe ich vor einer halben Stunde telefoniert, jetzt eine Stunde, der ist noch auf einer Veranstaltung. Ah, okay. Ja, weil ich habe nämlich gehört, dass vom Bundesvorstand gar keiner bei der Republika sein wird. Deswegen wäre die Frage, wer dann da möglicherweise hingeht. Der Daniel Lücking wird natürlich hingehen. Genau, und ich bin auch nicht auf der Republika, weil ich eigentlich am Wochenende einen Release-Wechsel gehabt hätte und da hätte ich jetzt in dieser Woche eigentlich was vorbereiten müssen. Das ist zwar abgesagt worden wieder, aber das war dann zu kurzfristig, um dann noch irgendwie hinzufahren. Okay, wir könnten doch nochmal den Top wieder aufgreifen. Markus ist jetzt hier auch im Sprecherraum. Gut. Genau, ich bin dann soweit durch, ne? Ja, Frage noch an Jens. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann nochmal du, Sven, mit dem letzten Top. Ja, Markus, ich habe eben schon kurz eingeleitet, du warst scheinbar ja nicht da gerade. Hab das halt vorgestellt, den Antrag, dass der BUFO erstmal ja das gut findet und das unterstützt, den bundesweiten Aktionstag für Transparenz. Hab auch gesagt, dass du da ja schon ein wenig für getan hast und wollte dir jetzt einfach mal das Wort geben. Ja, hallo, schönen guten Abend erstmal an alle. Bin so ein bisschen überfragt, wie ich das jetzt angehen soll. Deswegen wäre es einfacher, an mich Fragen zu stellen, die ich dann vielleicht beantworten kann. Und hoffe auf ein positives Feedback und dass wir es dann vielleicht angehen. Gut. Frage dazu? Es wäre ja halt auch die Frage, ob wir das in laufende Projekte hier aufnehmen, ob es hier Leute gibt, die da vielleicht Ideen mit einbringen möchten. Wir können das ja sonst diese Woche erstmal stehen lassen. Es ist im Protokoll. Der Anhang verlinkt. Ich werde vielleicht diesen Anhang nochmal irgendwie direkt verlinken im Protokoll. Du hast da ja schon so ein kleines Papier zu entwickelt, dass das auch dann verteilt wird entsprechend. Das Protokoll der Sitzung wird ja rumgeschickt. Dass man nächste Woche vielleicht da ein bisschen mehr hat. Wir nehmen das bei laufende Projekte auf und gucken, ob sich das dann ein wenig entwickelt. Dann meine Frage dazu, weil ich das Also ich möchte nicht das gleiche Chaos erleben, wie ich es bei mir in der Region habe. Ich weiß nicht, wie das jetzt auf Bundesebene alles organisiert wird. Da bräuchte ich theoretisch Hilfe oder ich kann es natürlich auch selbstständig in die Hand nehmen. Ansonsten, sage ich mal, bin ich dafür alles offen und hatte auch Resonanz mit der Orga vom Opt-out-Day. Daraus ist es ja so ein bisschen entstanden, dass man die Struktur, die man hat, wenigstens zweimal im Jahr nutzen kann, damit das sozusagen nicht verpufft, wenn sich sozusagen eine Orga-Gruppe findet oder sowas. Und wird es jetzt eigentlich auch nicht jetzt still ruhen lassen, indem es einfach nur steht als laufendes Projekt, weil es steht nur da, aber es läuft eigentlich nichts. Daher die Frage, wie das jetzt so handhabbar ist oder wie das sonst gemacht wird. Naja, wenn es da als laufendes Projekt steht, muss natürlich schon jemand hier sein, der dann auch was dazu sagt. Du hast hier jetzt die Möglichkeit, halt vielleicht auch Mitstreiter zu gewinnen, die daran mitarbeiten. Es muss halt, ja, ich sag's mal ganz plump, es muss dann halt auch irgendwie schmackhaft gemacht werden. Und du hattest ja schon so ein paar Ideen. Vielleicht erzählst du nächstes Mal halt einfach, was du dir vielleicht schon gedacht hast. Oder du hast ja da zum Beispiel einen Preis zu verleihen oder einen Negativpreis oder solche Dinge schon. Dass du das halt vielleicht auch mal vorstellst. Vielleicht kommt dann auch ein bisschen Bewegung rein. Ich zumindest das schon so, dass du letztlich auch die Initiative halten musst, ne? Ja, okay, das ist ja für mich wichtig zu erfahren. Dann würde ich beispielsweise mal Wiki-Seite anlegen, ganzen Kram, so Grundlagen der Orga legen und dann einfach Leute suchen und aufrufen, die da mitmachen wollen, auch über den Opt-out, wenn das möglich ist. Ich weiß nicht immer, wie die Abstimmung dann erfolgen soll zum Bundesvorstand und welche Verteilungsmöglichkeiten es dann gibt. Gibt es dann einen bundesweiten Aufruf, nachdem die Grundorga steht? Oder das sind so Fragen, die ich habe. Also die ganze Grundorga, alles was Wiki angeht und so weiter und Überlegungen, Ideen zusammenzutragen, das kann ich alles machen. Das kostet mich einen halben Tag, aber das mache ich gern. Und würde natürlich auch die Fäden in der Hand halten, wenn sich natürlich noch mehr Leute finden, was ich hoffe, zwei, drei Leute sind schon, die da Interesse haben, würde ich natürlich gerne auch beitreten. Aber irgendwie muss es ja einer die Fäden in der Hand haben. Da würde ich gerne immer mal einen Tipp kriegen, wie das bisher gehalten wurde. Wie wäre es, wenn wir vielleicht nach der Sitzung uns nochmal irgendwo in ruhige Ecke verkrümeln? Ja, gern, kein Problem. Wie lange? Ja, ich werde dann hier warten. Gut. Die ist gleich zu Ende. Gut, bis gleich. Jo, noch Frage zu dem Projekt. Sven, ich habe das Projekt schon rübertragen ins Pad von nächster Woche unter der laufenden Projekte. Auch für dich, Markus. Und einfach nächste Woche, Dienstag, 20 Uhr, hier nochmal einfach melden, aufschlagen, dann können wir das weiterführen. Ja, die Schwierigkeit besteht immer darin, dass ich Dienstag auch hier in Halle Stammtisch habe und da ich dort auch so ein bisschen der Antreiber bin, sonst würde der Stammtisch nicht existieren, habe ich da immer ein Zeitproblem. Also ich würde, wenn dann, immer erst 8:30 aufschlagen. Ja, ich hoffe, das ist okay. Ja, das ist okay, wenn wir das wissen, Markus, ist das kein Thema, dann machen wir so wie heute mit Jens oder so irgendwas, gibt es auch, wenn Schoppel die Moderation macht, dann schieben wir das einfach hinter dran. Heute sind wir extrem schnell und manchmal zieht sich das auch leichter, was also 21 Uhr meistens durchaus ausreicht. Gut, dann noch einmal der Aufruf an Baden-Württemberg. Ist da jetzt jemand da? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann wären wir eigentlich so weit durch. Nur noch Punkt Sonstiges. Hat noch irgendjemand Sonstiges? Naja, ich hatte es ja heute schon mal über die Pollgift-Liste auf Twitter verkündet. Wollte mal so die Frage in den Raum stellen, inwieweit der meiner Meinung nach durchaus angemessene Widerstand gegen das Tarifeinheitsgesetz, was da geplant ist, eigentlich mit unserer Forderung, wir ja zwar nicht beschlossen haben, aber eigentlich auch vertreten, gleicher Lohn für gleiche Arbeit zusammenpasst. Denn der Hintergrund ist ja der, dass dann Mitarbeiter beispielsweise der Bahn, die in verschiedenen Gewerkschaften sind, auch für die gleiche Arbeit verschiedene Löhne bekommen könnten. Und ich könnte mir vorstellen, dass da durchaus mal auch irgendjemandem draußen in der Welt da eine gewisse Diskrepanz zwischen diesen beiden eigentlich widerstrebenden Forderungen auffällt. Hätte da auch sehr gerne dann heute Christos dabei gehabt und ist er nicht da, von daher würde ich das auch gerne noch auf nächste Woche verschieben, aber vielleicht machen sich alle Anwesenden da auch schon mal Gedanken, wie man aus diesem Problem herauskommen könnte. Gut, danke. Dazu noch Frage? Das scheint nicht der Fall zu sein, denn ganz zum Schluss noch der Werbeblock mit dem Hinweis auf die Koordinatorenkonferenz, also gerade Anagese oder solche Sachen, auch an dich, Markus, mit deinem Projekt. Das wäre teilweise auch eventuell was für die Koordinatorenkonferenz, dass du dort auch nochmal vielleicht vorstellst und Unterstützung sucht. Und damit wären wir am Ende der Sitzung, außer schreit jemand ganz laut Halt. Da höre ich nichts und dann würde ich die Sitzung um 20.54 Uhr schließe und alle ein herzliches Dank für die Teilnahme und vor allen Dingen Bauer Jupp für die Aufnahme, die dann hochgeladen wird, und an den Rest fürs Protokoll. Da war jemand sehr, sehr fleißig, habe im Pad gesehen, herzlichen Dank dafür. Und dann gerne doch. Und dann wünsche ich euch, also Thomas, du warst jetzt, herzlichen Dank an dich, ne? Und dann wünsche ich euch alle einen schönen Abend und gebe jetzt den Raum an die Zuhörer. Wenn noch Diskussion oder so gewünscht ist, könnt ihr euch hier frei entfalten. Einen schönen Abend euch allen. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.